Siehe, sie, die da glauben, und die Juden, und die Nazarener, und die Sabäer, wer immer an Allah glaubt, und an den jüngsten Tag, und das Rechte tut, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und Furcht kommt nicht über sie, und nicht werden sie traurig sein. Und als wir mit euch den Bund schlossen und über euch den Berg hoben, da sprachen wir, haltet, was wir euch gaben, mit Kräften und bedenket, was darinnen ist, auf dass ihr gottesfürchtig seid. Nach diesem aber kehrtet ihr euch ab, und ohne Allahs Huld und Barmherzigkeit gegen euch wäret ihr verloren gewesen. Ihr kennt doch diejenigen unter euch, die sich in Betreff des Sabbats vergingen, zu denen wir sprachen, werdet ausgestoßene Affen. Und wir machten sie zu einem Exempel für Mit- und Nachwelt und zu einer Lehre für die Gottesfürchtigen. Und als Moses zu seinem Volk sprach, siehe, Gott gebietet euch, eine Kuh zu opfern, sprachen sie, treibst du Spott mit uns? Er sprach, da sei Gott vor, dass ich einer der Toren wäre. Sie sprachen, bitte deinen Herrn für uns, uns zu erklären, was es für eine Kuh sein soll. Er sprach, siehe, er spricht, es sei eine Kuh, weder alt noch ein Kalb, im mittleren Alter zwischen beiden. Und nun tut, was euch geboten ist. Sie sprachen, bitte deinen Herrn für uns, uns zu erklären, von welcher Farbe sie sein soll. Er sprach, siehe, er spricht, es sei eine gelbe Kuh von hochgelber Farbe, eine Lust den Beschauern.